Alles ist geordnet, jede Schublade bedient. Das Böse ist entzaubert, die Magie hat ausgedient. Gesiegt hat doch die Liebe, der wahre Zauber dieser Welt. Wenn heiße Leidenschaft uns packt, ist alles andere kalt gestellt. Doch was bleibt übrig, wenn Liebe zu Asche verbrennt? Wenn die Glut der Gefühle unser Leben versenkt? Es muss etwas bleiben. Wir machen immer neue Pläne, was stört, wird aus dem Weg geräumt, und wir geben niemals auf. Ein Traum ist nie ganz ausgeträumt. Was ist schon richtig oder falsch? Jeder rennt nach seinem Ziel, trotz der Steine auf dem Weg, trotz der Rückschläge im Spiel. Doch was bleibt übrig, wenn Träume im Feuer verglühen, wenn all unsere Pläne zu Funken versprühen? Es muss etwas wissen, doch wir wissen nie genug. Ständig lernen wir dazu, doch wir werden niemals klug. Unser Tun bleibt fehlerhaft, was uns nicht weiter schert. Denn trotzdem sind wir überzeugt, es ist jeden Aufwand wert. Doch was, wenn all unser Wissen wie ein Tropfen verzischt und all unser Tun wie eine Kette erlischt? Es muss etwas bleiben, sonst war alles umsonst. Es muss etwas bleiben, sonst ist alles umsonst. Unseres Lebens festgefroren im Augenblick, zeigt sie mehr soll oder haben, mehr Erfolg, mehr Missgeschick. Wir fragen ängstlich nach dem Sinn und hoffen weiter unbeirrt, dass die Leere irgendwann doch noch ausgeglichen wird. Don't say. ist noch heiß.